أعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لو أنت غيشت سفر بشم دوج كنت فيها ماخن بايتا مدى إكليغونك فون رياض الصالحين. Das erste Buch, Kapitel 44. Babu Tawqir al-Ulama wal-Kibar wa Ahli al-Fadli wa Taqdimihim ala Ghayrihim wa Raf'i Majalisihim wa Izhari Martabatihim. Tawqir al-Ulama, Barakallahu fikum, لأن أهل الفضل هم علماء الدين. وأما العلماء هنا يقصد به علماء الشريعة، ليس كما يتكلم الناس اليوم في زماننا يظنون أن العلماء المقصود فيهم علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء، ولو أنهم علماء، ولكن هنا يعني احترموا لعلمهم في هذه المسائل. ولكن توقير العلماء أصلا هم علماء الشريعة. لماذا؟ لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم. فلذلك العلماء ورثة الأنبياء، وتوقير العلماء توقيرا للنبوة وتوقيرا لعلم النبوة. لذلك بارك الله فيكم، الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم، فمن ورث عنهم هذا العلم له ذلك الحق كذلك. وبتوقير العلماء توقر الشريعة ويعلو الدين، لأن العلماء حملت الدين وحملت الشريعة. أما الذي يحتقر العلماء أو يزدريهم أو يطعن فيهم، فهذا بارك الله فيكم خسر دنياه وخسر آخرته. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في هتك أعراضهم معلومة، أي في هتك أعراض الذين يطعنون في العلماء. فصنفان إن لم يوقرا ولم يتبعا فسدت الناس وفسدت الدنيا، العلماء والأمراء. ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتبهوا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله، ما قال الله تعالى وأطيعوا الله، أو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، وإنما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر ما تكون إلا مبنية على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. لذلك بارك الله فيكم، لماذا إذا استهان الناس بالعلماء ذهبت دنيا الناس وفسدت الناس؟ لأنه لو كل إنسان ظن نفسه عالم، ظن نفسه عالما، سيكون كل الناس، إذا كان كل الناس علماء وهم جهال، فمن أين ستؤخذ الفتوى ومن أين سيؤخذ الدين؟ سيفسد الناس، لأن كل إنسان سيفتي على مزاجه. ولو ما أطيع الأمراء وما أطيع الحكام، طبعا المسلمون، فسدت أمور الناس، لأنه صار فتنة من الناس. توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم، يعني قدموا على غيرهم، وترفع مجالسهم وتظهر مرتبتهم، فما في مشكل. طبعا اليوم في زماننا لو مثلا وقر عالم أو احترم عالم أو أعطي أكثر من الآخرين لأنه عالم، الناس تنظر باستغراب، ليش يعني هو؟ يعني هل نعم؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا، ولأنه توقير هذا العالم هو توقير لعلمه ليس لشخصه، وإنما للعلم الذي يحمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني هل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم؟ الجاهل ما يستوي مع العالم، العلم صفة مدح والجهل صفة ذم، فذاك ما يستويان أصلا، لأن العالم فاهم للأمور، عارف الأمور، أما الجاهل يحتاج إلى العالم، ولولا العلماء لأصبح الناس كالبهائم، لأصبح الناس مثل البهائم. فذلك بارك الله فيكم، لا يستويان شيء به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الذي عنده نور العلم ونور الكتاب ونور السنة هذا ما يشبه بذلك الذي ما عنده نور يمشي به بين الناس وهو العلم. فذلك أبدا لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، لا يستوي العالم والجاهل، فالعالم في درجات، وأما الجاهل يحتاج إلى العالم وعليه أن يتعلم. بارك الله فيكم. Verehrung der Gelehrten, Ulama, der Alten und Wohltäter und Bevorzugung anderen gegenüber, sie zu respektieren und ihre Verdienste zu würdigen und ihnen hohe Positionen geben, auch beim Sitzen. Wenn sie sitzen, da gibt man ihnen eine Stellung und man zeigt ihren Rang. Ihren Rang zwischen den Leuten. Barakallahu fikum, das geht hier um die Gelehrten erstmal. Und die Älteren und die Leute, die wohltätig sind, die würdig sind, Würdenträger. Und diese, man sollte sie bevorziehen, anderen gegenüber. Man muss sie respektieren und man muss ihnen ihre Rang und Position geben, auch wenn sie in einer Sitzung sind. Dann gibt man ihnen extra Platz als die anderen. Dies ist eine religiöse Angelegenheit, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt: ذَلِكَ وَمَا يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Das und diejenigen, die Rituale, die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala ehren, dann ist dies ein Zeichen für Frömmigkeit der Herzen. Und es geht hier darum, dass wir Gelehrten haben. Wenn wir sagen Wissende, es gibt auch Wissende, die Physiker sind und Chemiker oder Mathematiker oder Wissende in anderen Bereichen. Also die sind auch eigentlich Ulama, laut der arabischen Sprache. Aber wenn wir etwas im Koran haben oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam über Wissen, und über Gelehrten oder Wissenden, das geht hier darum, um die Leute, die in der Religion Wissen haben. Weil ohne diese Leute die Menschen ihre Religion nicht praktizieren können. Und sie brauchen die Gelehrten. Diese Gelehrten sind wichtig wie die Umma. Warum? Weil der Prophet sagte, die Propheten, die Erbenden, der Propheten sind die Gelehrten. Die Propheten haben nichts, haben kein Gold und kein Silber vererbt. Sie haben das Wissen vererbt. Und wer etwas von diesem Wissen bekommt, dann hat er einen großen Huld von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Das heißt, in diesem Zusammenhang, diese Gelehrten, sie haben etwas von Propheten bekommen, vom Prophetentum. Und wenn man diese respektiert und ehrt, dann ehrt man und respektiert man das Wissen und automatisch den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Weil ohne diese Gelehrten, wenn Allah uns diese Gelehrten nicht gegeben hat, dann hätten wir überhaupt die Religion nicht gekannt und hätten auch die Religion nicht praktizieren können. Deshalb Die Wissenden, die Gelehrten in unserer Nation sind ein sehr wichtiger Teil dieser Religion, weil ohne diese Leute die Menschen, wal'iyadu billah, wie die Tiere leben werden. Ein Gelehrter sagte, Al-Hassan sagte, rahimahullah ta'ala, er sagte, laula al-ulama, lasara al-nasu kal-baha'im. Ohne Gelehrten würden die Leute wie Tiere. Warum? Weil keiner ihnen erklärt. Und deshalb, man darf nicht die Gelehrten beschimpfen. Oder man darf diese Gelehrten nicht beleidigen, sondern man muss Respekt vor ihnen haben, wenn sie auch Fehler begehen. Wir behaupten nicht, dass die Gelehrten keinen Fehler begehen. Aber wir müssen sehen oder müssen prüfen, welchen Fehler dieser oder der andere Gelehrte gemacht hat. Darf wir entscheiden. Aber allgemein, man muss Respekt haben vor den Gelehrten, vor den wissenden Leuten, vor den Leuten, die uns die Religion beibringen. Und wenn wir diesen Respekt zeigen, dann oder erweisen, dann zeigen wir Respekt der Botschaft gegenüber, des Islam gegenüber. Ibn Asakir, rahimahullah ta'ala, sagte, wisse, das Fleisch von den Gelehrten ist vergiftet und die Methode Allah oder die Strafe Allah bezüglich dieser Leute, die über die Gelehrten schlecht reden, ist bekannt, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute bloßstellt. Und ein Gelehrter sagte, Al-Hassan sagte, rahimahullah ta'ala, wer die Gelehrten beleidigt, wer die Gelehrten beleidigt, hat sein Diesseits und Jenseits verloren. Manche Leute sehen die Sache, ich meine, sind diese Leute so wichtig, was sind diese Wörter, die sind sehr große, sage ich jetzt, Wörter, was gesagt worden sind gerade, ja. Weil ohne diese Gelehrten, überlege dir, wenn diese Ulama, wenn diese Gelehrten dir kein Koran beibringen und kein Hadith beibringen und wenn sie dir kein Islam beibringen, dann wie wirst du den Islam praktizieren? Jeder nach seinem Kopf. Deshalb zwei Gruppen. Wenn die nicht bekommen, dann wird die Nation in Chaos leben. Und die Leute werden verlieren in diesem Leben. Die sind die Gelehrten und die Führer, die Herrscher. Weil ohne Herrscher die Leute in Fitna leben werden, in Versuchung und die werden in Problemen leben. Und ohne Gelehrten werden die Leute als Unwissende leben und jeder macht und handelt nach seinem Gelüst. Und wenn das der Fall ist, dann verlieren die alle. Deshalb sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina aminu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ul amri minkum. O ihr, die ihr den richtigen Glauben verinnerlicht habt. Schenkt Allah die eure Sache in ihren Händen haben. Die Leute, die unsere Sache, das wird unsere Regeln des Lebens, die sind zwei, die sind die Herrscher und die Gelehrten. Und diese werden, schenkt man ihm, diesen schenkt man Gehorsamkeit, natürlich Ärzte, man darf kritisieren, aber nicht für jeden, sondern für Leute, die so weit sind im Wissen und die Wissen haben, dass sie bereit sind, den Leuten zu erklären, wenn sie sagen, nimmt von diesem Gelehrten nicht, dann von wem? Aber schaut mal unsere Lage genau heutzutage. Jeder denkt, und deshalb man merkt heutzutage, wenn zum Beispiel, wenn jemand einem Gelehrten Respekt erweist, schenkt, da sagt man, ja, warum behandelt ihr ihn so? Wir sind doch alle Menschen, wir sind doch alle gleich. Ja, natürlich, wir sind doch alle gleich und wir sind alle Menschen. Aber Weil dieser Gelehrte Wissen trägt und Wissen hat, muss natürlich respektiert werden. Mehr als eine Person, die kein Wissen hat. Aber heutzutage merkst du, in vielen sagen, ja, was ist los? Wir sind doch alle Menschen. Wieso gibt ihm mehr oder wieso darf er als Erster oder wieso? Ja, weil er auch, er hat sein Leben für diese Religion aufgeopfert. Der hat Wissen und er bringt den Leuten Wissen bei. Kannst du das machen? Dann bitte schön. Du wirst auch so behandelt. Die قل هل الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الالباب sprich sind etwa diejenigen die wissen denen gleich die nicht wissen doch nur die einsichtigen lassen sich ermahnen die leute die wissen haben da kann man die nicht vergleichen mit leuten die kein wissen haben ein wissender der weiß angenommen jetzt wenn ich dir sage weißt du wie man zu dieser straße oder diese Straße findet, sagst du mir, ich weiß nicht. Die andere Person sagt, natürlich, sei die gleich, derjenige, der weiß und der nicht weiß, auch in der Religion. Derjenige, der Wissen hat und derjenige, der kein Wissen hat, die sind nicht gleich. Und deshalb, Barakallahu fikum, man muss Respekt haben, vor den Älteren, vor Wohltätern und vor den Gelehrten. Wa Nabi Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Badri al-Ansari, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya'ummu al-Qawma aqra'uhum likitabillah. Fa'in kanu fi al-qira'ati sawa, fa'alamuhum bis-sunnah. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن عفوا الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية الله فأقدمهم سلما بدل سنة أو إسلاما يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا بارك الله فيكم فيه فضل العلم وفضل العالم حتى في مسألة الإمام أقرأهم لكتاب الله هو الذي يأم الناس يعني مثلا لو كان في ثلاثة في سفر أو نقول مجموعة في سفر وأرادوا أن يصلوا أو كانوا مجموعة في بلد وأرادوا أنه يعملوا صلاة جماعة فمن يأم القوم؟ من يأم القوم؟ أعلمهم بكتاب الله طيب هل هنا أقرأهم لكتاب الله معناها أحفظهم أو أفضلهم قراءة أو معناها أعلمهم بكتاب الله بارك الله فيكم كل هذه المعاني صحيحة كل مع هذه المعاني صحيحة تمام يعني يكون أقرأ أفضل شيء يكون أعلم وأقرأ وأحفظ فهذا الذي يؤم القوم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم طب كيف يعلموا؟ يعلموا إذا كانوا سواء فأقدمهم هجرة الذي هاجر طبعا اليوم بالنسبة لنا في زماننا وين أقدمهم هجرة هذه؟ ما عندنا أقدمهم هجرة نحن في هذه البلاد أقدمهم مرضا وليس هجرة نسأل الله العافية والسلام ذاك بارك الله فيكم هنا ما يقال أقدمهم هجرة وإنما هنا أقدمهم إسلاما طيب كل مسلم أصلا فأكبرهم سنا طيب قالوا لو اتفقوا في كلها قال بعض أهل العلم إذا كانوا مثلا شباب فالمتزوج قال طيب لو كانوا كلهم متزوجين قال الأجمل الأحلى الحلو منهم يعني الحلو منهم هو يتقدم إيه فبارك الله فيكم. هذا بالنسبة إذا ما كان في إمام راتب. أما إذا في إمام راتب، أما إذا في إمام راتب فلا يصلي أحد بالناس إلا بإذنه. بل قال بعض أهل العلماء إذا كان في إمام راتب، ما معنى إمام راتب؟ مو اللي يأخذ راتب يعني مصاري، إنما الإمام الذي يحافظ على الصلاة في الجماعة والناس تصلي خلفه، فهذا هو معناه الإمام الراتب. فإذا كان في المسجد إمام راتب وأتى أحد الناس وصلى بالناس من غير إذنه، قال بعض أهل العلم فصلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة راح. طبعا هذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل، إنما فقط أخذوا أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فقالوا إذا نهى عن ذلك فإذا فعل فهذا معناه العبادة باطلة أو العبادة فاسدة، ولكن لا دليل عليه واضح. إذا بارك الله فيكم، هذا الحديث كذلك فيه توقير حامل القرآن وصاحب العلم. بل يا أخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالموتى ليصلي عليهم الجنازة بالجنائز فيقول أيهم أقرأ لكتاب الله، ما كان عنده علم في القرآن أكثر، فيقدمه على غيره. وهذا من باب بارك الله فيكم توقير العلماء وأهل الفضل، توقير العلماء وأهل الفضل. بارك الله فيكم، اسمي بليفة أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه، قزمت الله صلى الله عليه وسلم زاقته فو بيتا زين دي مئة أوز دي قرآن غد ستي أوز وين دي شد ستي رنكان بهاشن ألي أنويزن دي دي غد ستاتيون دي قرآن سكلايك كود دان فولك دي ينيجي ولشا ان دي سنة أم جليلتن است وين زي hier in gleich sein sollten, dann ist es der, welcher zuerst, und sollten sie in dieser Hinsicht alle gleich sein, dann sollte der Älteste von ihnen das Gebet leiten. Niemand sollte das Gebet im Hause einer anderen Person leiten und niemand sollte ohne Erlaubnis des Hausherrn in seinem Haus aus dessen Sitzplatz nehmen. Das Hadith ist bei Muslim in einer anderen Version. Das heißt, der Älteste von ihnen oder derjenige von ihnen, der am längsten Muslim ist. Eine weitere Version lautet, der Leiter im Gebet sollte derjenige sein, der am meisten vom Koran rezitieren kann. Sollten alle in dieser Hinsicht gleich sein, folgt derjenige, der zuerst ausgewandert ist, und sollten sie alle hierin gleich sein, der Älteste. Das geht darum, wir reden über Verehrung der Gelehrten, der Ulema. Und die Leute können Koran. Und deshalb, angenommen jetzt, gibt es eine Gruppe von Muslimen und die wollen das Gebet verrichten. Wer macht Imam? Wer macht Imam? Das ist in einem Fall, dass die Leute keinen Imam haben. Wer macht das? Normalerweise der am meisten Wissen hat im Koran. Oder die Gelehrten sagen, oder derjenige, der am besten Koran lesen kann. Oder derjenige, der am meisten Koran auswendig gelernt hat. Und die drei sind richtig. Die drei sind richtig. Das heißt, Sind die Leute in einem Dorf, es gibt keinen Imam, es gibt keine Moschee, sie wollen eine Moschee gründen. Wer macht Imam? Derjenige, der am meisten Koran kann und der Wissen hat. Wenn zwei Leute das gleiche Wissen haben, dann derjenige, der mehr von der Sunna Wissen hat. Wenn die gleich sind, dann derjenige, der als erster ausgewandert ist. Heute sage ich, Auswanderung gibt es nicht. Gibt es nicht Auswanderung heute. Weil Auswanderung ist von nicht-muslimischen Ländern in die muslimischen Länder und nicht umgekehrt. Deshalb, wenn sie gleich sind, dann der Älteste oder derjenige, der älter im Islam ist, der hat den Islam angenommen vor dem anderen. Das ist Barakallahu fikum, wenn wir keinen Imam haben, wenn wir Imam haben zum Beispiel, in einem Dorf oder in einer Stadt, dann hat dieser Imam das Recht zu beten und keiner darf hier dieses Recht ihm wegnehmen. Manche Gelehrten sagen, und aufpassen jetzt, manche Gelehrten sagen, wenn eine Moschee einen Imam hat und Leute beten ohne sein Erlaubnis, Jama'a, Gemeinschaftsgebet, ohne sein Erlaubnis, dann ist ihr Gebet ungültig. Und die müssen das Gebet nachholen. Es gibt keinen Beweis dafür. Es gibt keinen Beweis dafür. Außer, dass einige Gelehrten eine Regel benutzen, und zwar, sie sagen, wenn der Prophet etwas verboten hat, das heißt, diese Handlung ist nicht gültig. Und der Prophet hat gesagt, man darf nicht in einem Haus oder in einem Bereich, man darf nicht Imam machen, während die Person, die dieses Reich oder die diesen Bereich hat, da ist, ohne seine Erlaubnis. Der Prophet hat das verboten. Und weil der Prophet verboten hat, wenn man das macht, dann ist das ungültig geworden, diese Handlung. Aber natürlich, das ist eine Art, wenn wir sagen, eine Ibadah ist ungültig, man kann nicht so einfach sagen, das ist dann ungültig geworden. Aber auf jeden Fall ist es eine Sünde und ist es Unrecht, sozusagen, du bist zum Beispiel bei einem Bruder und ihr wollt beten. Wer betet? Du bist bei ihm zu Hause. Er hat das Recht, als Vorbeter zu machen. Ob du mehr Wissen hast, weniger Wissen hast, das spielt keine Rolle. Außer, dass er dir sagt, bitte mach Imam. Wenn er sagt, mach Imam, dann machst du. Aber normalerweise hat er das Recht. Und wenn er zu Hause ist und angenommen, zu Hause sitzt er immer hier. Und du gehst zu ihm, du willst hier sitzen, du darfst das nicht. Du musst ihn um Erlaubnis bitten, ob du dort sitzen darfst. So ist das im Islam. So sind die Regeln unserer Religion. Und das beweist, dass wir diesen Respekt haben, dass wir Ehrung und wir haben diesen Respekt und die Ehrung für unsere Gelehrten und für die Leute, die Wissen haben. Als damals Leute zu ihm kamen mit Janaza, das wird mit Toten, wegen Toten gebetet, der Prophet fragte erstmal, wer kann am meisten Koran von ihnen? Sagen dir, der sagt als Erster. Und der betet bei ihm als Erster. Weil das respektvoll ist, dass man Wissen hat in der Religion. Ohne Wissen, ohne Gelehrten sind wir nichts, weil wir nicht weiterkommen können. Und manche Leute denken, sie wissen alles. Dann bei bestimmten Themen, der kann nicht mehr. Der muss Leute fragen. Und der muss Wissen fragen. Und wenn wir diese Gelehrten nicht haben, dann verlieren wir alles. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم ليلني أن يأتي خلفي النهى العقول وأولو الأحلام هم البالغون وقيل أهل الحلم والفضل أهل الحلم والفضل بارك الله فيكم. كذلك حديث عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي النهى ثم عفوا ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق وإياكم وهيشاتي الأسواق. بارك الله فيكم. هذا الحديث كذلك إشارة أخرى إلى إكرام أهل العلم وأهل الفضل. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الذين خلفه أصحاب العقول وأصحاب البلوغ، أصحاب يعني العاقل البالغ، لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصغير إذا كان وراء الإمام قد يلعب أو قد ما يفهم الكلام كثيرا. وليس معنى الحديث لا يليني إلا أولو الأحلام والنهى، بحيث أنه مثلا نطرد الصبيان من الصف وكذا، لا، ولكن بارك الله فيكم المعنى أن الأفضل، أن الأفضل أن يكون خلف الإمام أناس يعني يحفظون القرآن عندهم من علم الدين شيئا، لذلك بارك الله فيكم ينتبه الإنسان إلى مثل هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصخر فيقول للصحابة رضوان الله عليهم: استووا ولا تختلفوا. يعني ما يكون واحد أمام واحد خلف، إنما تكون مستوين منتمين ولا تختلفوا. إذا اختلفتم في الصف فتختلف قلوبكم، فتختلف قلوبكم، يعني الاختلاف في مثل هذه المسألة قد يؤدي إلى خلاف في القلوب. وهذا يقول أهل العلم، يقول بعض الناس يقول لك مسألة غير مهمة، لا، مسألة مهمة، مسائل الدين كلها مهمة. ذاك هذا أن واحد في الخلف والثاني في الأمام وبين الواحد والواحد متر وما في لا تسويد صفوف ولا نظر إلى سد الفروجات بين الصفوف، فهذا بارك الله فيكم قد يؤدي إلى اختلاف القلوب. فنسأل الله العافية والسلامة. أبو مسعود عقبة ابن أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vor dem Gebet, wenn wir uns zum Gebet in einer Linie aufstellten, seine Hand auf die Schultern der Betenden zu legen pflegte und sagte: Steht in geraden Reihen und unterscheidet euch nicht, damit sich eure Herzen nicht voneinander unterscheiden mögen. Lasst jene mir am nächsten stehen, die alt sind und Kenntnis besitzen. Dann jene, die ihnen darin nachfolgen, und dann jene, die diesen nachfolgen. Das ist bei Muslim. Und Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, überliefert, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Lasst mir jene im Gebet am nächsten stehen, die alt sind und Kenntnis besitzen, dann jene, die ihnen darin nachfolgen. Und er wiederholte dies dreimal. Und er fügte hinzu: Und hütet euch vor dem Lärm der Märkte. Hütet euch vor dem Lärm der Märkte. Barakallahu fikum, es geht darum hier nochmal, das ist ein Beweis, dass man die Älteren respektiert und dass man die Leute, die Wissen haben, respektiert. Und zwar, Ulil Ahlam, Ulul Ahlami wal Nuha, sind die Leute, die verständnisvoll sind und die schon erwachsen sind. Weil wenn diese Leute hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam beten, dann werden sie eher verstehen als die anderen. Wenn hinter ihnen Kinder wären, dann werden sie nicht alles wissen. Angenommen, wenn er Fehler im Koran, wenn der Imam Fehler im Koran macht, oder wenn der Imam kein Wudu mehr hat und der muss das Gebet verlassen, wenn hinter ihm Kinder sind und er weiß, die wissen nicht, was sie machen werden, deshalb sollten mindestens ein paar Leute hinter dem Imam stehen, im Gebet, die Wissen haben und die auch wenn er Fehler macht, korrigieren. Wenn er kein Wudu mehr hat, dann können sie das Gebet weiterleiten und sie verstehen, was er sagt. Deshalb ist es wichtig, dass man weiß, diese Leute, die Wissen haben, diese Leute, die verständnisvoll sind, die verstehen, dass diese Leute auch in den ersten Reihen sein sollten. Das heißt nicht, dass man die Kinder jetzt wegschickt, alle zum Beispiel Kinder wegschickt, aber hinter dem Imam direkt ist es besser, dass Leute hinter ihm beten, die Wissen haben. Heißt das, dass man zum Beispiel angenommen, jemand betet hinter dir und der kam als Erster, sagst du ihm, geh weg? Nein. Aber das heißt, barakallahu fikum, es gibt Respekt vor diesen Leuten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, macht eure Linien gerade. Das heißt, dies, was manche Leute heutzutage machen, zwischen einem und dem anderen, es gibt halben Meter. Und keiner berührt Schulter von dem anderen und Knöchel oder Fuß von dem anderen. Und einer ist vorne, einer ist hinten, das ist alles falsch. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier klar sagt, wenn ihr unterschiedlich in der Reihe steht und nicht gerade, dann wird Allah eure Herzen unterscheiden. Also ihr werdet nicht einig werden. Durch diese, was manche Leute sagen, Kleinigkeit, wird zu einem größeren Problem geführt, und zwar, dass die Herzen gegeneinander werden. Weil die Muslime eigentlich, wenn sie beten, müssen sie so beten, dass sie in einer Reihe und starke Reihe sind, wie eine Mauer. So müssten sie sein im Gebet. Aber, subhanallah, manche Leute ist ihnen egal. Und die denken, dass diese Sache leicht ist. Aber der Prophet hat hier gewarnt. Und dann hat der Prophet auch gewarnt vor Lernen. Das ist genau, was am Freitag wir haben. Nach dem Freitaggebet. Sieht ihr diese? Das ist genau, ich hatte das schon. Wie die Märkte. Einer sagt Euro, Euro, Euro, 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro. Gib mal, nein, ich kann. Dann verstehst du. Und man sollte nicht so sein in den Moscheen. Man darf nicht so sein in den Moscheen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Wir stoppen bei Hadith 355 bei mir, bei euch Hadith 350. Wir haben noch ein paar Minuten. Ist es viel zu alt, verdolle.